Sehnsucht. Sehnsucht. Kommt aus dem Chaos. Sehnsucht. Sehnsucht ist die einzige Energie. Meine Sehnsucht. Meine Sucht. Sehnsucht ist die einzige Energie.